1. Zu dieser Zeit kamen einige Leute zu Jesus, die ihm berichteten, dass Pilatus das Blut bestimmte Galiläer im Tieren opfern vermischt hat. 2. Jesus antwortet ihnen daraufhin, glaubt ihr etwa, dies Galiläer seien größer Sündergüsen als all anderen Galiläer, nur weil sie dieses Schicksal erlitten haben? 3. Kienzwegs, sage ich euch, viel mehr werdet ihr all auf anliche Weise zu Grund gehen, wenn nicht umkehrt. Für oder meint Jean Aktien Menschen, die beim Einsters des Turns in Salome ums Leben kamen, seien schuldiger Güsen als all anderen Einwohner Jerusalems. 5. Kienzwegs, sage ich euch, viel mehr werdet ihr all auf anliche Weise zu Grund gehen, wenn nicht umkehrt. 6. Dann sollte ihnen dieses Gleichnis, ein Mann besaß einen Feigenbaum in seinem Weinberg, doch als kam, Früchte zu suchen, fand kein. 7. Sagt zum Weingärtner, sei doch, sie drei Jahren komme ich und such Früchte und diesem Feigenbaum, find aber kein. Voll in doch. Warum solle den Boden unnötig beinspruchen? 8. Der Weingärtner erwidert ihm, Herr, lass ihn noch dieses ein Jahr, ICH Worden in der Zwischenzeit Graben und Dungeon. 9. Wir Lake tragt dann im nächsten Jahr Früchte, falls nicht, kannst du in Danach fallen lassen. 10. An einem Sabbat lehrt Jesus in einer Synagoge. 11. Dort befand sich ein Frau, die sieht 18 Jahren unter einem Krankheitsgeist litt, der sie so stark verkrampt hat, dass sie sich überhaupt nicht mehr aufrichten konnte. 12. Als Jesus sie so, rief sie zu sich und sagt, Frau, du bist von deiner Krankheit befreit. 13. Legte die Hand auf, und sofort richtet sie sich auf und lobte Gott. 14. Der Synagogen wusste her, der Verraget war, weil Jesus am Sabbat geheilt hat, ergriff das Wort und sagt zur Mensch, des gibt sechs Tage, und denen man arbeiten soll, kommt und diesen Tagen muck heilen zu lassen, aber nicht am Sabbat. 15. Der Herr erwidert ihm, Hüchler. Lost nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe, in zur Trank zu führen. 16. Solti dies Frau, ein Tochter Abrahams, die der Satan axin jar lang gefesselt hielt, nicht gerade am Sabbat von dieser Bindung befreit werden dürfen. 17. Also dies sagt, Schamten sich all sein Gegner, waren die gesamte Mensch sich über all sein wunderbaren Taten freut. 18. Dann fragt womit las sich das Rei Gottes vergleichen? Und welchem Bild soll ich es gegenüber stellen? 19. Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mann nahm und in seinem Garten sät, es wuchs zu einem Baum heran, in dessen Zweigen die Vogel des Himmels nisteten. 20. Und nochmals fragt womit soll ich das Rei Gottes vergleichen? 21. Es gleicht einem Sauerteig, den ein Frau nahm und unter drei Maß Mehl mischte, bis der gesamte Teig durch sort war. 22. Jesus zog von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf, lehrt Debi und setzte seinen Weg in Richtung Jerusalem fort. 23. Jemand fragte ihn, Herr, sind es nur wenig, die Geretet wer denn? Antwortet ihnen, 24. Bemutuk nach Kraften, durch die Eng Forte einzutreten, den Veel, sage ich, wer den Versuchen hinzukommen, es aber nicht schaffen. 25. Sobald der Hauscher aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, und dann draußen anfängt, und die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, offne uns, werde ihr könnt werten, ich weiß nicht, wo seid. 26. Dann werdet beginnen zu sagen, wir haben doch mit dir gegessen und getrunken, und du hast in unseren Straßen gelehrt. 27. Doch word you erwiden, ich sage euch, ich weiß nicht, wo seid, weicht von mir, all, die unrecht tat. 28. Dort word hulen und zarnichnerschen sein, wenn Abraham, Isaac, Jacob und all Propheten im Rei Gottes seid, euch selbst aber ausgeschlossen. 29. Menschen werden von Osten und Westen, von Norden und Süden kommen und im Rei Gottes zu Tisch sitzen. 30. Und sie, es gibt letzt, die erste sein werden, und erste, die letzt sein werden. 31. In derselben Stund kamen einige Pharisäer zu ihm. Und sagten, geh weg von hier, den Herds biebsichtigt, dich zu toten. 32, erwidet at ihnen, getten sag diesem Fuchs, sie, ich treiber hüt und morgen demonen aus und volbringe heilingen, und am dritten Tag word ich mein ziel erreichen. 33, denik muss ich hüt, morgen und am folgenden Tag weitersehen, denn es ist undenkbar, dass ein Prophet außerhalb Jerusalems umkommt. 34, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten totest und die zu dir gesandten steinigst. Why oft wollte ich den kinder sammeln, so why ein henny ihr küken unter ihr flügel nimmt, aber hat es nicht gewollt. 35, see, ihr Haus wer Duke überlassen bleiben. Ich sei Duke, werdet mir von nunnen nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, in der sagt, gesegnet sei, der die kommt im Namen des Herrn.